Wenn irgendein Mensch diese Flasche kauft, steht ihm das Teufelchen zu Befehl. Alles, was er begehrt, Liebe, Ruhm, Geld, Häuser wie dieses Haus, ja, sogar eine Stadt wie diese Stadt, alles ist sein, sobald er das Wort ausspricht. Napoleon hatte diese Flasche und wurde durch sie der König der Welt. Aber schließlich verkaufte er sie und stürzte. Kapitän Cook hatte diese Flasche und fand dank ihr den Weg zu so vielen Inseln, aber auch er verkaufte sie und wurde auf Hawaii erschlagen. Denn sobald sie verkauft ist, entschwindet die Macht des früheren Besitzers und der Beistand des Teufels. Und wenn einer nicht mit dem zufrieden ist, was er hat, wird es ihm übel ergehen. Und doch reden sie selber davon, dass sie sie verkaufen wollen, sagte Keawe. Ich habe alles, was ich wünsche, und ich werde allmählich alt, antwortete der Mann. Ein einziges vermag das Teufelchen nicht. Es kann nicht das Leben verlängern, und es wäre nicht ehrlich, es ihnen zu verhehlen. Mit der Flasche ist ein Übelstand verbunden, denn wenn ein Mensch stirbt, bevor er sie verkauft, muss er ewiglich in der Hölle brennen. Ganz gewiss ist das ein Übelstand, rief Keawe. Mit dem Ding möchte ich nichts zu tun haben. Ich kann, Gott sei Dank, auch ohne ein Haus fertig werden. Aber eines gibt es, womit ich ganz und gar nicht fertig werden könnte, nämlich, dass ich verdammt wäre. Herrje, Sie müssen nicht gleich so hastig sein, antwortete der Mann. Sie haben weiter nichts zu tun, als dass Sie sich der Macht des Teufelchens mit Mäßigung bedienen und die Flasche dann an irgendeinen anderen verkaufen, wie ich sie jetzt Ihnen verkaufe, und dann bis an das Ende Ihrer Tage in Behaglichkeit leben. Ich bemerke zweierlei, sagte Keawe. Die ganze Zeit seufzen Sie wie eine Jungfer, die verliebt ist. Das ist das eine. Und das andere ist, Sie verkaufen diese Flasche sehr billig. Ich habe Ihnen schon gesagt, warum ich seufzte. Nämlich, weil ich befürchte, dass meine Gesundheit schwach wird. Und wie Sie selber sagten, zu sterben, um zum Teufel zu gehen, das ist für jeden Menschen was Schreckliches. Was nun das anbetrifft, dass ich die Flasche so billig verkaufe, so muss ich Ihnen erklären, dass mit der Flasche eine besondere Bedingung verknüpft ist. Vor langer Zeit, als der Teufel sie zuerst auf die Erde brachte, da war sie ungeheuer teuer.